Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are at the 12th verse and on our 14th day in 1 John chapter 4. Wir sind bei Vers 12 und Tag 14 von 1. Johannes 4. No one has ever gazed upon the fullness of God's splendor. Niemand hat jemals die Fülle von Gottes Pracht erblickt. It's interesting that John said no one has ever gazed on the fullness of God's splendor. Es ist interessant, dass Johannes sagt, niemand hat jemals die Fülle von Gottes Pracht erblickt. And yet it was John who told us that we have beheld God, we have looked at him, we have touched him. Und doch war es Johannes, der uns sagt, dass wir Gott gesehen haben, ihn angeschaut haben und ihn berührt haben. But I believe what the Apostle John is saying here. Ich glaube, dass der Apostel Johannes hier sagen will, that we have never seen God the Father himself, except of what we've seen in Jesus. Dass wir Gott den Vater selbst nie gesehen haben, abgesehen von dem, was wir in Jesus gesehen haben. But look what he says here. Doch schau, was hier sagt. He says that no human being has ever gazed upon, seen the full beauty of God. Er sagt, dass kein Mensch jemals die volle Schönheit Gottes erblickt oder gesehen hat. And then he says, hey, but. Und dann sagt aber. But if we love one another, God makes his permanent home in us. Aber wenn wir einander lieben, wohnt Gott dauerhaft in uns. And we make our permanent home in him. Und wir wohnen dauerhaft in ihm. I think this is so beautiful. Ich finde das so schön. Nobody's ever seen God, and yet he's going to move into you if you love. Niemand hat Gott jemals gesehen, und doch zieht in dich ein, wenn du liebst. The Greek, of course, says about abiding. That's the word that's used here. Natürlich spricht das Griechische von bleiben. Das ist das Wort menei, das hier verwendet wird. It says that God abides or God dwells or God lives in us. Es bedeutet, dass Gott in uns bleibt, in uns wohnt oder in uns lebt. Isn't that what Jesus said? Ist es nicht das, was Jesus gesagt hat? That if we abide in him and he abides in us, we will bring a lot of fruit. Wenn wir in ihm bleiben und in uns bleibt, werden wir viel Frucht tragen. And here is actually another time that the Bible uses the word allelon. Und hier wird tatsächlich wieder das Wort allelon verwendet. So the Bible says, even though we've never seen God, die Bibel sagt also, dass, obwohl wir Gott nie gesehen haben, by loving one another, by constantly giving away the love that we've received, aber indem wir einander lieben und die Liebe, die wir erhalten haben, ständig weitergeben, God permanently lives in us and we permanently live in him. Gott dauerhaft in uns lebt und wir dauerhaft in ihm leben. And what happens when we permanently live in God and God lives in us? Was passiert, wenn wir dauerhaft in Gott leben und Gott in uns lebt? Well, go and carefully study John chapter 15. Nun, studiere genau Johannes 15. If we abide in him and he abides in us, we will always be fruitful. Wenn wir in ihm bleiben und in uns bleibt, werden wir immer fruchtbar sein. The guarantee to fruitfulness is when you learn to love one another. Die Garantie für Fruchtbarkeit ist, wenn wir lernen, einander zu lieben. If we could only understand that the most important fruit that God wants from his children is love. Wenn wir nur verstehen könnten, dass die wichtigste Frucht, die Gott von seinen Kindern will, Liebe ist. And then John continues to say, and his love is brought to its full expression in us. Dann fährt Johannes fort und sagt, und seine Liebe kommt in uns voll zum Ausdruck. Another translation says, and his love has been perfected in us. In einer anderen Übersetzung heißt es, und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. It's very interesting, because what the Passion here translates here, that is brought to its full expression, that's in the passive voice in the original Greek. Es ist sehr interessant, dass das, was in der Passion-Übersetzung mit kommt in uns voll zum Ausdruck übersetzt wird, im griechischen Original im Passiv steht. So you don't have to do anything so that God's love has been made perfect in you. That's gonna happen to you. Du musst also nichts tun, damit Gottes Liebe in dir vollkommen wird. Es wird dir geschehen. But what you have to do is simply use God's love and keep loving one another. Dein Part ist, einfach Gottes Liebe gebrauchen und andere weiterhin lieben. Allow me to say something here. Ich möchte hier etwas anmerken. Many Christians have quoted the Bible verse that perfect love casts out every fear. Viele Christen zitieren den Bibelvers, dass vollkommene Liebe alle Furcht vertreibt. Which of course we will talk about later here in this chapter. Worüber wir natürlich später in diesem Kapitel sprechen werden. And people have discussed, you know, the Bible teachers have discussed, what is that perfect love? Bibellehrer diskutieren darüber, was diese vollkommene Liebe ist. But here John is expressing it pretty clear for my understanding what it looks like. So wie ich es verstehe, drückt Johannes hier ziemlich deutlich aus, wie sie aussieht. Perfect love is not how perfectly God loves you. Vollkommene Liebe ist nicht, wie vollkommen Gott dich liebt. Perfect love is not how perfectly you learn to love people. Vollkommene Liebe ist nicht, wie vollkommen du lernst Menschen zu lieben. No. Perfect love is both. Nein, vollkommene Liebe ist beides. So the more you live permanently being loved by God and permanently keep giving out that love, the more the love is perfected in you. Je mehr du also in dem Bewusstsein lebst, dass Gott dich ständig liebt und du diese Liebe ständig weitergibst, desto mehr wird die Liebe in dir Vollkommenheit erlangen. Only drinking in his love is never going to bring his love to perfection in you. Nur seine Liebe in sich aufzunehmen, wird seine Liebe in dir niemals zu Vollkommenheit bringen. Then you still live with all the fears that you have. Dann wirst du immer noch mit all deinen Ängsten leben. One of my great mentors that I have enjoyed being mentored by for over about 4.5 decades through his literature, because the man has been with Jesus for a long time. Ich habe es genossen, über 4.5 Jahrzehnte lang von einem meiner großartigen Mentoren zu lernen, durch seine Literatur, denn der Mann ist schon lange bei Jesus. But he was called the greatest missionary that ever lived next to the Apostle Paul. Er wurde neben dem Apostel Paulus als der größte Missionar bezeichnet, der je gelebt hat. Many, many years ago, when I was young, I read that he said this. Vor vielen, vielen Jahren, als ich jung war, las ich, dass er Folgendes gesagt hat. Nothing really belongs to you until you give it away. Nichts gehört dir wirklich, bis du es weggibst. And I believe that the Apostle John is expressing exactly that. Ich glaube, genau das ist es, was der Apostel Johannes zum Ausdruck bringen will. Even though you've never seen God, obwohl ihr Gott noch nie gesehen habt, but you've had an evidence of his love by him sending Jesus. Habt ihr einen Beweis für seine Liebe, indem er Jesus gesandt hat? Now use that love and do an allelon with it. Love one another. Nutzt nun diese Liebe und praktiziert allelon. Liebt einander. And the more you do this, je mehr ihr dies praktiziert, the more the love is going to be perfected in you, and then you will live free from any fear. Desto mehr wird seine Liebe in euch zur Vollkommenheit gelangen, und dann werdet ihr frei von jeglicher Angst leben. When I heard that statement, nothing really belongs to you until you give it away. Nachdem ich diese Aussage gehört hatte, nichts gehört dir wirklich, bis du es weggibst, I've diligently applied this in my life for a long time. Habe ich sie lange Zeit fleißig in meinem Leben angewendet. And you know what my experience has been? Weißt du, welche Erfahrungen ich gemacht habe? The more or to the greater measure I give away God's love, je mehr oder im umso größeren Maße ich Gottes Liebe weitergebe, to that measure I will also experience God's love in a greater way. Desto mehr erfahre ich auch Gottes Liebe. Why? Warum? It's one of those beautiful mysteries of the Bible. Das ist eines dieser schönen Geheimnisse der Bibel. His love is only brought to its full expression in you if you keep giving it away. Seine Liebe kommt nur dann in vollem Umfang in dir zum Ausdruck, wenn du sie weitergibst. I'll see you tomorrow. Bis morgen.